just up there. It's counting, isn't it? Isn't it in yet? Wir bis 10 und so, wir gehen nach Hause und sind vor dieser Strafe. Das kann nicht mehr sein. Was sind wir denn hier? Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Wir feiern hier morgens. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Wir gehen nach Hause und vor dieser Strafe. Könnt mal von mir die Strafe kriegen. Das kann nicht mehr sein. Was sind wir denn hier? Hardcore oder was? Wer machen wir hier Hardcore oder nicht? Wir sind ja hier im Kindergartengeburtstag. Habt ihr das jetzt verstanden, ihr Waschlattentypen? Hä? Hier spricht der Stricher! Der Chefstricher! Habt ihr das jetzt kapiert? Der Strafer! Also, bewegt euch jetzt bitte! Wetten muss ich sowieso nicht! Los jetzt! Was sind wir denn hier? Bewegt euch, Herrscher! Los! kids. Memories of the present. It's time I'm gonna miss. Wiederfinden, meine Kühnheit, mein Ich fühlen. Gebt sie mir wieder meine schwarzen Puppen, meine schwarzen Puppen, schwarze Puppen. Mir das Bild der bleichen, falschenden Birnen verscheuchen. Wieder kommen und gehen auf den Boulevard meiner Langeweile. Gebt mir die Illusion, dass ich die fleischliche Notdurft der naserümpfenden Barmherzigkeiten nicht weiter befriedigen muss. Sieh mir wieder meine Schwarz. Systems checked. Warning, trans generators now are ready. I'm not afraid to die. midway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. When they're in the rhythm song. Stop. Das menschliche Ohr. Schallwellen erreichen das Ohr und bringen feinste Haarzellen zum Schwingen. Das Ohr ist das empfindlichste Organ des menschlichen Körpers. Bei hohem Schalldruckpegel, wie dem, dem Sie gerade ausgesetzt sind, können akute Hörschäden schon nach wenigen Minuten auftreten.